Rezessionsängste in Deutschland. Ökonomen warnen vor Rezession in Deutschland. Wirtschaftsverbände kritisieren Chinas Pandemiebekämpfung, schade der weltwirtschaftlichen Dynamik. Ökonomen warnen vor einer Rezession in Deutschland und schieben China einen erheblichen Teil der Schuld daran in die Schuhe. Nach dem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes im letzten Quartal 2021 wird für das laufende Quartal pandemiebedingt ein weiteres Schrumpfen erwartet. Die Bundesregierung befände sich dann in einer technischen Rezession. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Wirtschaft bei der europäischen Konkurrenz wächst. So hat die Wirtschaftsleistung nicht nur in Spanien und Italien, sondern auch in Frankreich im vergangenen Jahr stark zugenommen. In Frankreich sogar um weit mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Als Ursache gilt, dass etwa die französische Wirtschaft weniger von der Industrie abhängt und damit auch weniger von Ausfällen in den Lieferketten betroffen ist. Deutsche Wirtschaftsverbände beschweren sich nun, die konsequente Pandemiebekämpfung in China beinhalte Lockdowns, die erneut zu Problemen in den Lieferketten führten. Das Vorgehen der Volksrepublik gegen die Pandemie schade der weltwirtschaftlichen Dynamik. Deutsche Leitmedien warnen vor den Risiken einer Rezession, die im ersten Quartal dieses Jahres unausweichlich scheint. Demnach trifft die aktuelle Pandemiewelle die Wirtschaft der Bundesrepublik stärker als befürchtet. Die deutsche Wirtschaftsleistung sei im letzten Quartal 2021 um 0,7% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft, heißt es, während sie im Ausland schwungvoll gewachsen sei. Der Rückgang sei höher ausgefallen als vermutet. Deutschland befindet sich damit auf dem besten Weg in eine Rezession, hieß es im Handelsblatt der führenden deutschen Wirtschaftszeitung. Im vergangenen Jahr sei das Bruttoinlandsprodukt BIP in der Bundesrepublik nur um 2,8% gewachsen. Es habe nicht genügt, um den großen Konjunktureinbruch aus dem ersten Pandemiejahr 2020 auszugleichen. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, spricht mit Blick auf das letzte Quartal 2021 von einer Enttäuschung. Konjunkturforscher des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, IFW, prognostizieren angesichts eines schleppenden Jahresauftakts eine technische Rezession. Damit wird ein über zwei Quartale schrumpfendes BIP bezeichnet. Die Bundesregierung hält indes unbeirrt an ihrer optimistischen Prognose für das laufende Jahr fest und geht von einem Wachstum von 3,6% aus, das sich 2023 auf 2,3% abkühlen soll. Deutschland habe eine robuste Wirtschaft und einen stabilen Arbeitsmarkt, beteuert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei der Vorstellung der Zahlen im Januar. Wie weiter berichtet wird, wächst, ungeachtet optimistischer Äußerungen der Bundesregierung in der exportabhängigen deutschen Industrie, die Unsicherheit, wann die schwächelnde deutsche Wirtschaft den Krisenmodus dauerhaft verlassen werde. Derzeit gehen viele von einem zweigeteilten konjunkturellen Verlauf aus. Nach dem wahrscheinlichen Schrumpfen der Wirtschaft im ersten Quartal sei ab dem Frühjahr eine allmähliche Auflösung der globalen Lieferengpässe zu erwarten. Darüber hinaus ein rascher Rückgang der Corona-Infektionszahlen, sodass es ab dem zweiten Quartal zu einem großen Aufschwung kommen werde. Allerdings seien diese Konjunkturprognosen, die von einem Erreichen des wirtschaftlichen Vorkrisenniveaus zur Jahresmitte ausgehen, angesichts der aktuell unsicheren Lage mit vielen Fragezeichen behaftet. Denn erst einmal kommt aller Voraussicht nach nicht der Aufschwung, sondern die Rezession. Kommentatoren führender Medien zählen eine Reihe von Faktoren auf, die zur konjunkturellen Unsicherheit beitragen. Neben der zunehmenden Inflation, den Lieferengpässen, der Pandemie und der daraus resultierenden Nachfrageschwäche im Inland seien dies der Ukraine-Russland-Konflikt und die konsequente Pandemiebekämpfung in China, die für Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft sorgten. Insbesondere die äußeren Risiken in China und im postsowjetischen Gebiet, auf die der deutsche Einfluss nur begrenzt sei, hätten das Potenzial der Bundesrepublik, den nächsten schweren Dämpfer zu versetzen. In der Wirtschaftsberichterstattung wird überdies aufmerksam registriert, dass die europäische Konkurrenz weitaus besser durch die aktuelle Krisenphase kommt als Deutschland. Demnach habe sich die Wirtschaft in Spanien und Italien gegen Jahresende 2021 deutlich besser entwickelt als in der Bundesrepublik, heißt es. In Spanien sei das Bruttoinlandsprodukt im gesamten vergangenen Jahr mit 5%, fast doppelt so viel wie in Deutschland, gestiegen. In Frankreich seien gar 7% registriert worden. Der höchste Wachstumswert seit knapp 50 Jahren. Während die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2021 um 0,7% schrumpfte, wuchs die französische um 0,7%. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Frankreich mit 3,3 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Damit nimmt der ökonomische Abstand zwischen der Bundesrepublik und Frankreich ab. Er hatte seit dem Ausbruch der Eurokrise beständig zugenommen und bildete bis heute die ökonomische Grundlage der politischen Dominanz Berlins in der EU. Deutsche Leitmedien bringen die gute Konjunkturentwicklung außerhalb Deutschlands auch mit den dortigen Lockerungen bei der Pandemiebekämpfung in Zusammenhang, da so wörtlich die Omikron-Variante als nicht gefährlicher eingestuft werde als eine Grippe und die Konjunktur wieder auf Touren kommen könne. Bei der Ursachensuche wurde überdies darauf verwiesen, dass die französische Wirtschaft nicht so stark abhängig sei von einer unter Lieferengpässen leidenden Industrie wie die Bundesrepublik. Das verarbeitende Gewerbe weise in Deutschland mit einem Anteil von 20% des BIP etwa doppelt so viel an der Wertschöpfung auf wie in Frankreich. Deshalb schlügen sich die pandemiebedingten Versorgungsengpässe östlich des Rheingrabens konjunkturell stärker nieder. Schließlich werde die geringe Abhängigkeit der französischen Industrie vom Außenhandel ihr auch im laufenden Jahr zugutekommen, indem ein Wachstum des BIP in Frankreich von 3,6% erwartet werde. Dieser Wert entspricht exakt der optimistischen Konjunkturprognose der Bundesregierung für dieses Jahr, die allerdings von Wirtschaftsverbänden längst offen in Frage gestellt wird. Wirtschaftskreise erklären zudem die konsequenten Lockdowns, mit denen in China die in der Bundesrepublik nahezu ungehindert wütende Omikron-Variante bekämpft wird, drohten enorme Folgen für die deutschen Konjunktur nach sich zu ziehen. Damit schieben sie der Volksrepublik die Schuld dafür in die Schuhe, dass ein deutsches BIP in diesem Jahr womöglich nur um 2% wächst. Fast nur halb so viel wie laut den offiziellen Berliner Wachstumsprognosen. China ist der größte Handelspartner der Bundesrepublik. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnt vor einer längeren Rezession, steigenden Preisen und einem Flaschenhals bei den Lieferketten, sollte Beijing weiterhin auf einen konsequenten Lockdown setzen. Die regierungsfinanzierte Deutsche Welle berichtet mit Blick auf die Sorgen der deutschen Wirtschaft über Beijings Zero-Covid-Strategie. Dies werde bereits vom Internationalen Währungsfonds IWF kritisiert. Vertreter der Deutschen Handelskammer in Beijing nannten IWF-Forderungen nach Lockerung in der chinesischen Pandemiepolitik kürzlich nicht ganz unberechtigt. Deutsche Leitmedien zitieren Wirtschaftsforscher mit der Aussage, Chinas Versuche, die Pandemie weiterhin mit Lockdowns einzudämmen, seien Sand im Getriebe des Welthandels. Die chinesische Pandemiebekämpfung schade der weltwirtschaftlichen Dynamik. Unter Berufung auf Umfragen unter Hunderten von China-Experten sieht zu gut zwei Dritteln eine Verschlechterung in den Beziehungen zwischen Berlin und Beijing prognostizieren, sagen führende deutsche Wirtschaftszeitungen eine zunehmend konfrontative Haltung Deutschlands und der EU gegenüber der Volksrepublik voraus. Die wachsenden Spannungen würden nicht nur durch politische Differenzen befeuert, sie resultieren auch aus dem deutschen Wunsch nach wirtschaftlicher Stabilität. Moniert wird vor allem das chinesische Streben nach wirtschaftlicher und technologischer Autonomie. Es wird als eine Herausforderung an die deutsche Exportindustrie verstanden. Die Angst vor chinesischem Technologietransfer und vor einem indirekten chinesischen Protektionismus hat. Neben diesem nationalistischen Kurs der Volksrepublik stelle jedoch die Zero-Covid-Strategie das größte Problem dar, heißt es. Sie untergrabe Reformziele und die finanzielle Stabilität. Die zunehmenden Reibungen zwischen China und Europa fänden überdies in einer Zeit statt, in der die Vereinigten Staaten Druck auf Europa zum Schulterschluss gegenüber dem Systemrivalen China verstärkten.